Liebe Lisa, jetzt werde ich dir ein bisschen was aus meiner Perspektive zu dem Fall deines Sohnes Emil erzählen. Du hattest ja hauptsächlich jetzt eine Anfrage auf körperlicher Ebene, aber ich bin eine holistische Zahnärztin und insofern werde ich im Anschluss an die erste Fragerunde dir noch ein paar Zusatzinformationen liefern, die aus meiner Perspektive wichtig sind, um zu verstehen, was da jetzt gerade passiert im Mund deines Kindes. Also generell erstmal wunderbar, dass du dir das Rezeptbuch gekauft hast. Das ist extrem wichtig jetzt, weil eine basische oder basenüberschüssige Ernährung ja die Mundflora verändert und insofern das Mundmilieu, den Speichel basisch hält. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt Mineralisation und Remineralisation stattfinden kann. Ja, also und diese Sache, die die Zahnärztin dir erzählt hat mit dem Fluorid, dass inzwischen immer mehr Kinder Karies haben und es daran liegt, dass die Eltern kein Fluorid mehr geben, lass dir da keine Angst einjagen und kein schlechtes Gewissen. Diese Zahnärzte wissen einfach nicht mehr, das sage ich einfach mal so. Also die sind auf einem Gebiet gut geschult, die hören das in ihrem Studium, haben ansonsten keine Weiterbildungen auf dem Gebiet und erzählen das weiter, was ihnen gesagt wurde. Und insofern denken die wirklich, dass das Fluorid ja das beste Mittel gegen Karies ist und können eigentlich auch gar nicht auf die Frage wirklich eingehen, ob man das auch ohne Fluorid gut hinbekommen kann. Also insofern, wenn ihr diesen Weg eingeschlagen habt und darauf vertraut, dann bleibt auf dem Weg und lasst euch da bitte nicht verunsichern. Wichtig zu verstehen ist einfach aus holistischer Sicht, dass Dinge, die sich auf körperlicher Ebene zeigen, nicht immer nur etwas mit der körperlichen Ebene zu tun haben. Also es hat nicht immer nur was mit dem Putzen und nicht immer nur was mit der Ernährung zu tun. Das sage ich dir nachher nochmal genauer. Das hat natürlich einen Einfluss. Ernährung hat einen Einfluss und Putzen hat auch einen Einfluss. Aber es hat nicht den alleinigen Einfluss, was man sehr häufig als Eindruck bekommt, wenn man heute zum Zahnarzt geht und der sagt, naja, schlecht geputzt oder zu viel Zucker gegessen. Das ist jetzt der Grund für die Karies. Es gibt noch viele, viele Dinge dahinter, die verantwortlich sind, dass eine Karies entsteht. Zu der Frage mit der Behandlung jetzt von Emil. Also ich habe mir die Röntgenbilder angeguckt und ich muss sagen, ich habe auch noch Karies an anderen Stellen gesehen. Ich muss gerade mal den Computer nochmal anschalten und das Röntgenbild mir aufrufen. Also die Karies, von der die Zahnärztin jetzt spricht, die schnell behandelt werden muss, das sehe ich genauso. Also ich sehe, dass das ganz schnell gemacht werden muss, weil sonst, wie gesagt, eben die Wurzelkanalbehandlung droht und das macht man nicht so gerne bei Milchzähnen. Was aber ein Problem ist, wenn der Zahn verloren geht, dann haben wir da keinen Platzhalter. Das kann dann zu schief wachsenden, bleibenden Zähnen kommen. Also insofern, so schnell wie möglich den Zahn behandeln und ja, eine Keramikversorgung ist auf jeden Fall besser als eine Edelmetallversorgung. Ja, weil Edelmetalle einfach den Mund-pH-Wert stören und sauer machen und dann ist die Remineralisationschance wieder behindert. Also wenn ihr Karies remineralisieren wollt, dann müsst ihr einen basischen pH-Wert in der Mundhöhle haben. Insofern Keramikkrone, ja. Dann direkt am Nachbarzahn, am Fünfer ist auch eine Karies, eine beginnende Karies. Die würde ich jetzt noch nicht therapieren, wenn ihr wirklich gut Zähne putzt, wenn ihr eine gute Ernährung macht und wenn ihr die Tipps, die ich nachher noch kurz anspreche, irgendwie einbaut, dann kann es dort auch wieder remineralisieren. Wichtig ist, dass ihr konsequent die Ernährung jetzt eben auch umstellt. Kein Zucker mehr, also auch keine Limonaden und all diesen Kram unbedingt weg. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das ganze Programm nicht. Ja? Also jetzt wird einfach eine Zeit anbrechen, wo ihr auch öfters vielleicht mal eurem Kind etwas verwehren müsst, aber ohne das geht es nicht. An den gegenüberliegenden Zähnen sieht man auf dem Röntgenbild die Karies nicht wirklich so gut, wovon du in der E-Mail gesprochen hast. Ich sehe da, da ist es etwas unscharf, nicht wirklich was. Also ja, also da würde ich einfach vielleicht noch mal ein Foto von dir gerne haben, weil dann kann ich es besser beurteilen. Was ich aber sehe, ist praktisch auf der anderen Seite im Unterkiefer, also im Unterkiefer rechts, sehe ich auch eine Karies am Vierer zum Fünfer hin. Also da ist auch eine Karies, da kann man noch streiten, ob die behandelt werden muss oder nicht. Das hängt halt viel von eurer Lebenssituation ab, ob ihr das so durchzieht, wie ich das eben empfehle mit der basischen Ernährung und Xylit vor allem in der Zahnpasta. Ganz, ganz wichtig jetzt, Xylit ist eben jetzt in dieser Phase der Remineralisation extrem wichtig, so viel wie es geht. Dagegenüber im Oberkiefer könnte man eventuell auf dem Röntgenbild eine Karies sehen, ist aber auch auf diesem Bild leider nicht so ganz klar zu sehen. Insofern würde ich da jetzt erstmal nichts sagen wollen. Ja, vielleicht nochmal ein Foto schicken, dann kann ich das nochmal mir anschauen. Jetzt geht es zum wirklich interessanten Teil und wichtigen Teil, der aus der holistischen Sicht eigentlich der entscheidende Teil ist. Ich weiß, ich bin jetzt über 5 Minuten schon drüber und du hattest die kleine Anfrage gebucht, aber ich möchte darauf unbedingt eingehen und das musst du mir nicht extra bezahlen. Ach so, was ich noch sagen wollte, die Idee mit einer Vollnarkose, auf einmal das Machen in Narkose hat einen Reiz, ja, weil der Kleine das dann nicht mitkriegt und sich auch nicht erinnert an ungefähr 10 Minuten vor der Narkose. Also der kriegt das ganze Prozedere auch nicht wirklich mit oder vergisst es wieder. Man kann auch sehr viel sauberer arbeiten, wenn das Kind einfach ruhig ist. Wenn es in einer Klinik stattfindet, kann man das durchaus mal machen. Niemals in der Praxis, weil da die Notfallsituation nicht gut gehandelt werden kann. Also sowas würde ich nur in Kliniken machen, ja, wo wirklich ein Anästhesistenteam da ist. Ansonsten, wenn es eine gute Kinderzahnärztin ist, die gut mit ihm umgeht und das toll macht, dann kann man das auch so machen. Also wichtig ist, dass es wirklich eine Fach-Kinderzahnärztin ist, die das auch gut macht. Ansonsten Hände weg, damit kann man im Grunde wirklich eine Zahnarztangst produzieren fürs Leben, wenn das falsch gemacht wird. Also deine Bedenken verstehe ich. Insofern, wenn Narkose, dann bitte nur in einer Klinik, dann nicht bei dieser Zahnärztin in der Praxis. Und wenn das eine gute Kinderzahnärztin ist, dann dürft ihr das ruhig auch dort machen lassen. Also eine Zahnreinigung erstmal, um zu sehen, wie das Kind drauf reagiert. Alles sehr schön. Also das macht man so. Das ist völlig in Ordnung. So, jetzt aber zum holistischen Teil. Also fest steht, dass die gesamten kariösen Läsionen, egal wo, bei eurem Sohn immer an den Vierern und Fünfern zu sehen sind. Also Vierer und Fünfer sind die sogenannten Identitätszähne. Die haben was mit der Ich-Persönlichkeit zu tun und mit der Ich-Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist da auf jeden Fall ein Thema in diesem Bereich. Und da es eben doch mehrere Zähne sind, ist das schon ein ziemlich deutliches Zeichen, dass ihr da vielleicht mal hinschauen solltet. Was behindert euer Kind, sein persönliches Ich, seinen Willen, seine Lebensvision? Klar ist es schwierig, so ein kleines Kind ernst zu nehmen. Also viele Eltern denken, ein Kind kann doch noch keine Lebensvision haben. Aber Kinder wissen sehr wohl oder spüren sehr wohl, wo ihr Weg hingehen soll. Und oft ist unsere Erziehung heute so, dass sie viele dieser Ideen vom Tisch wischt, weil sie nicht nachvollziehbar sind mit dem Verstand. Aber das kann sehr häufig dazu führen, dass Kinder sich nicht wahrgenommen fühlen oder sich falsch fühlen und dann eben so ein Programm einfach startet in ihnen selber, was die Eltern gar nicht bewusst wahrnehmen und auch nicht extra machen. Also das passiert einfach so, weil man denkt, naja, gut, das gehört zur Erziehung dazu oder ich erzähle jetzt einfach mal was. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist bei euch, aber das ist etwas, was zu dem Thema Vierer und Fünfer eben passt. Da einfach schauen, ist die Ich-Persönlichkeit eures Sohnes uneingeschränkt möglich, dass er sie entfalten kann, dass er seine Visionen auch leben darf und kann und sich ausprobieren darf, also vielleicht auch was Künstlerisches und einfach auch mal andere Wege geht, die vielleicht nicht rational so einordnbar sind, sondern einfach ihn da auch ein bisschen sich selber leben dürfen, zugestehen. Das ist ganz wichtig. Dann der Meridian, der im Unterkiefer für die Vierer und Fünfer zuständig ist. Und wir haben ja nun mal jetzt an mehreren Zähnen im Unterkiefer das Problem. Das ist der Milz-Pankreas-Meridian. Und der Milz-Pankreas-Meridian, also wenn eine Karies entsteht, dann ist immer in dem Meridiansystem ein Energiemangel. Das heißt, welche Gefühle stehen für den Milz-Pankreas-Meridian und wie kann man den Energiemangel wieder ausgleichen? Ganz einfach, indem man praktisch schaut, okay, welche Emotion steckt dahinter, was könnte das Thema sein, was diese Emotion verursacht hat und da eben dahingehend eben die Themen auflösen. Das führt zu weit, das hier zu erklären. Ich kann das nur anreißen, was für ein Thema ist. Wenn ihr da mehr Interesse habt, dann müsste man dann weiter in die Beratung einsteigen. Aber das Thema hinter Milz-Pankreas ist einfach Heimatlosigkeit, Lustlosigkeit, überlastet sein, etwas nicht verarbeitet haben, Zukunftsängste haben und eine innere Leere haben. Ja, also da einfach mal schauen. Könnte da irgendetwas stimmig sein in dem Bereich. Im Oberkiefer, wo ja die Zahnärztin angeblich eine Karies gesehen hat und ich eventuell da auch auf der einen Seite was sehe, aber es ist nicht so ganz klar. Aber falls da etwas wäre, dann wäre das Thema oder der Meridian, der dafür zuständig ist, der Lunge-Dickdarm-Meridian. Und der Lunge-Dickdarm-Meridian, der hat die Emotionen des Selbstwertes, Gefühls, chronischer Kummer, nicht bewältigte Trennungen, Verzweiflung, nicht loslassen können, Enttäuschung zum Thema. Ja? Also da vielleicht auch nochmal schauen, gibt es etwas im Leben unseres Kindes, was diese Emotion auslösen kann und können wir dagegen etwas tun? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man da eben auch energetisch drauf einwirkt, auf die Meridiane und den Energielevel erhöht. Wie das alles geht, das findet ihr in meinen Büchern und Kursen oder auch im persönlichen Coaching, wenn ihr darauf Lust habt. Oder ich kann euch nochmal eine längere Beratung per Audio schicken, wenn ihr da Interesse habt, da mehr zu tun. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn die Zähne behandelt werden. Also wenn ihr nicht nur die Remineralisation ansteuert, da ist es eben also unerlässlich, praktisch den energetischen Teil zu betrachten. Aber auch wenn ihr sagt, wir lassen es behandeln und wollen gar nicht remineralisieren selber mit der Ernährung und so, dann solltet ihr auf jeden Fall trotzdem den Energiemangel beheben, weil sonst ist es zwar repariert, aber es kommt dann halt wieder. Also ne, die Füllung ist gemacht, aber nach 3 Jahren ist die Füllung bröselig und muss erneuert werden und es sind dickere Karies. Also solche Geschichten passieren einfach, wenn man den Energiemangel nicht behebt. Durch die Reparatur ist der Energiemangel nicht behoben. Es ist einfach nur auf körperlicher Ebene das Loch gefüllt, aber der Mangel ist trotzdem noch da. Ja, also nochmal ganz klar, unbedingt der eine Zahn mit diesem großen Loch, der muss unbedingt behandelt werden. Ja, unbedingt auch eine Krone, gute Idee. Ich würde Keramik machen. Wenn es eine gute Ärztin ist, würde ich es nicht in Vollnarkose machen, weil das letztendlich für den Körper eben auch eine sehr große Belastung ist. Wenn ihr es aber machen wollt, dann in einer Klinik. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr wirklich das durchsteht mit dem Remineralisieren, dann sollten auf jeden Fall auch noch die anderen kariösen Zähne behandelt werden. Und da wäre zum Beispiel Glasionomerzement ein gutes Füllungsmaterial. Ja, okay, also ich hoffe, ich habe jetzt einige Fragen beantworten können. Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde. Wie gesagt, ich berechne das jetzt nicht. Mir war es wichtig, dass ihr einfach da auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen habt, was eben als Thema dahinter steht und was man da eben noch tun sollte, wenn man eben das Ganze holistisch betrachtet. Ja, alles Liebe!